Der falsche Beel von Balladen von Karl Spittele, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Der König sprach zu Ben-Hadad, dem Herrn von Ninive: 200.000 Memmen sind's, vom Wirbel bis zu Zeh. An dir ruht meine Zuversicht. Du wagst's, du wirst im Sturm die Fahne mit beherzter Faust pflanzen auf Tyrus' Turm. Mit diesen Worten reicht er ihm den goldenen Götzen Beel. O König, deine Zuversicht, sie geht bei mir nicht fehl. Er sprach's, der tapfere Ben-Hadad, erhob das Götterbild, und hitzig stürmten hinter ihm die Syrer ins Gefild. Kleiner und immer kleiner wird der Streiter zwischen Kluft, vom Schlachtgeschrei und Rossehuf erbebt die bange Luft. Zum wirren Knoten mischen sich die beiden Heere kraus, in dem lebendigen Knäuel pflügt des Todes Hippe raus. Vorwärts und rückwärts setzt den Tritt der wilde Schlachtentanz, fern leuchtend strahlt darüber her der Beel im Sonnenglanz. Schau, wie der Syrer Übermacht sich auf die Mauer türmt, am Abend war der Feind zerschellt, die trotzige Burg erstürmt. Doch als beim letzten Dämmerschein im Siegtrompetenchor durch eine Leichendoppelwand der König ritt durchs Tor, da lag der brave Fähndrich todwund im Mauerbruch, und sterbend spie er seinem Herrn ins Angesicht den Fluch. Wer in des Todes Auge blickt, scheut Menschen nimmermehr. Die Fahne, die du mir geliehen zum Heldenkampf, schau her. Gefälschter Purpur, hohl aus Holz, von Blech der goldene Beel. Betrug grinst aus dem Götterbild, und aus dem Schaft rinnt Mehl. Nicht, dass mich mein geliebtes Weib oder mein Leben reut, hab ich die Feinde je gezählt, Gefahren je gescheut. Der bleiche Tod im blutigen Feld geschieht dem Krieger recht. Doch sei der Ruhm von gutem Gold und sei die Ehre echt. Sprach's, wühlte durch den Leichenpfuhl nach einem Speer und schoss mit seiner letzten Lebenskraft den König tot vom Ross. Ende von Der falsche Beel, aufgenommen von Dom Bombadil.